Kundgabe 5296. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.01.1952. Gottes Wohnungnahme im Herzen des Menschen. Ich will in euch wohnen. Ich will meine Geschöpfe ganz durchstrahlen mit meinem Geist. Ich will, dass sie erfüllt sind von meiner Ursubstanz, von Liebe, so dass also ich selbst unwiderlegbar in ihnen weile und sie gleichsam die Umhüllung meiner selbst geworden sind, was für das Wesen unbegrenzte Seligkeit bedeutet. Ich möchte wohnen in allen Menschenherzen und alle meine Geschöpfe meine Kinder nennen können, die den Vater in sich aufgenommen haben. Unfassbare Seligkeiten gehen aus einem solchen Verhältnis eines Kindes zum Vater hervor. Und diese Seligkeiten meinen Geschöpfen zu verschaffen, ist immer und ewig mein Ziel und mein Streben. Darum wurde die sichtbare und die geistige Welt erschaffen. Die sichtbare, um erstmalig meinen Geschöpfen die Möglichkeit zu geben, ein Vergöttlichen ihres Wesens zu erreichen. Die geistige Welt, um ungeahnte Seligkeit diesen vergöttlichten Wesen zu bieten. Und in dieser geistigen Welt trete ich selbst dann meinen Kindern schaubar vor Augen. In dieser geistigen Welt wird das Verhältnis des Kindes zum Vater erst Gestalt annehmen und durch ständigen Verkehr die Liebe zu höchster Glut steigern, bis eine völlige Verschmelzung mit mir stattfinden kann, die für euch unvorstellbare Seligkeit bedeutet. Im geistigen Reich ist ein ständiges Aufwärtssteigen sicher. So wie einmal die Seele zu mir gefunden hat, auf Erden oder auch erst im geistigen Reich. Doch bis dieses Zuwenden zu mir eingetreten ist, vergehen oft endlose Zeiten, und in dieser Zeit ringe ich um eine jede Seele, indem ich um ihre Liebe werbe, weil nur allein die Liebe den Willen wandelt, der mir zuvor nicht gehörte. Die Willenswandlung und bewusste Zuwendung zu mir garantiert aber dann auch das Erreichen des letzten Zieles, den Zusammenschluss mit mir, auf Erden schon oder auch im geistigen Reich. Ich will Wohnung nehmen in euren Herzen. Die kurze Erdenlebenszeit soll es zuwege bringen, dass ihr zu mir gefunden habt, und darum ist das Erdenleben oft schwer und mühselig. Doch ist das Ziel erreicht, dann seid ihr vollauf entschädigt, auch für das schwerste Erdenleben. Denn das geistige Reich erschließet sich euch in einer Herrlichkeit, die jegliche Vorstellung übersteigt. Denn keines Menschen Auge hat es je gesehen und keines Menschen Ohr je gehört, was ich bereitet habe denen, die mich lieben. Nur eure Liebe verlange ich, dann gehört euch das Reich der Seligkeiten. Dann werdet ihr als meine Kinder das Erbe des Vaters antreten. Denn dann seid ihr wahrhaft meine Kinder geworden, weil ihr durch die Liebe zu meinem Ebenbild euch gestaltet habt und nun auch über Licht und Kraft in aller Fülle verfügt, die ihr nun nützet in meinem Willen, zur unbeschreiblichen Beglückung eurer selbst. Lasset mich einziehen in eure Herzen. Öffnet mir weit die Tür. Werdet, was ich selbst bin, in meinem Urwesen, werdet zur Liebe, auf dass ich in euch bleiben kann und ihr in mir. Amen.